Haltestelle am Kreuzweg vorbei. Richtung Altstadt, die Bahn ist frei. Fahr dann die drei Steine zum Bus. Gut, dass ich nicht bezahlen muss. Zu Fuß die Simeonstraße hoch. Und die Touristen nerven immer noch. Bank mit dem alten MIT. Trank ich ganz gern gemütlichen Tee. Dann geh ich weiter am Dorf vorbei. Am Hauptbahn plötzlich voll die Zeit. Ich stehe halt auf Trier. Ich fühl mich gut. Auch wenn ich frier. Die Plätzersteine klappern immer noch. Einmal schon den Sinn auf Marolen drauf. Ich nehme den Apfel und schaue so rum. Komm, den ich den nicht kenn, so dumm. Scheiß McDonalds, Plastikmüller von Soundiewelt. Dann am Konner die Brutschüsse rauf. Da sitzt ein Penner und der steht drauf. Bei Film Music Land schaue ich rein. Schau wie die Teile rauchen an der Kippe, hab so das Gefühl. Alle sieben früher in der Kühl. Ich fühl mich gut. Ich steh halt auf Trier. Hey, ich fühl mich gut. Auch wenn ich frier. Das Kulturprogramm ist halt sehr knapp. Schlimmer Kinder aussehen wie Gitarren geraucht. Die Nachwuchsszene ein Asterix braucht. Ich hätte Bock auf die Zuckerwellerwand. Es versprühen sie uns selber Tanz. Schrauben hat was die ganze Kneipe soll. Vielleicht mal sehen, was im Nächsten treibt. Die Musik ist halt, was Leon strahlt. Irgendjemand hat mir Bier bezahlt. Die Tanzfläche kocht, die Szene trifft sich hier. Ich will mich gut, ich stehe alle frier. Ich stehe auf Koblenz. Ich fühl mich gut. Weil ihr seid so nett. Frier, frier, frier, frier, frier, frier, frier, frier, frier, frier, frier, frier, frier, frier. Ich fühl mich gut. Ich stehe auf der Frier. Ich fühl mich gut. Auch wenn ich friere.